So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, hallo zu Hause an den Endgeräten, an den Endverbrauchern, wie wir im Radio sagen. Empfängern. Hier ist die erste Folge unserer, eurer Tagesordnung, der Sendung der Satire-Redaktion. Hier bei der Wüstenwelle in Tübingen. Und unsere erste Sendung steht unter dem Motto Meuterei auf der Tagesordnung. Ja. Es ist eine Sendung, die wir ein wenig auf Sparflamme produzieren müssen. Ja. Oder wie sagst du immer gern? Mit wie war das? Mit Sparwitzen. Spartanisch war es. Spartanisch. Diese Sendung ist noch spartanischer als die folgenden Sendungen, denn wir haben das Equipment noch nicht so ganz. Das ist nicht in Schuss. Die Kondensatoren und Homogenisatoren stehen uns noch nicht vollzählig zur Verfügung und es sind uns einige Kontakte durchgebrannt in letzter Zeit. Wir haben da ja noch keine Jingles diesmal. Leider. Es ist aber absehbar, dass diese und alle weiteren Missstände in den nächsten Wochen behoben werden. Und es wird sich vieles ändern. Wir werden dann auch nicht mehr nur zu zweit die Sendung machen. Wir sind nämlich heute nur zu zweit. Der Kai. Und der Michael. Und sondern wir werden sehr viel mehr Leute sein nächstes Mal. Ja. Und aber diesmal halt zu zweit, ein bisschen sparsam. Wir hoffen, ihr habt trotzdem euren Spaß. Und ja, ich denke, damit können wir vielleicht auch schon zu unserem ersten Beitrag kommen. Mhm. Was haben das wir ist uns da? Aus Brakwede im Frühjahr eine Reportage zugesandt worden von den Herren Pierre Doktor und Rüdi Heikling. Aha. Das sind zwei agile, virile junge Leute. Und worüber die haben sich mit einer Bevölkerungsgruppe befasst, die verschwunden scheint. Ins Hintertreffen geraten. Es handelt sich um die Schmieds. Schmied, S-C-H-M-I-E-T, ja, wie und Theodor. Die beiden jungen Leute sind einer Sache auf die Spur gekommen. Wo diese Schmieds hin sind? Ich meine, ihr habt euch doch sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon oft gefragt, warum ihr niemanden kennt mit dem Namen Schmied, oder? Mir ging es häufig so. Mir auch. Und es war, als würde mir eine Binde von den Augen genommen. Auch mir. Wenn nicht sogar zwei. Vielleicht lassen wir dann einfach den Beitrag starten, ehe wir ins Verfängliche uns Quasseln geraten. Gut, geht's doch. Ja, ich denke, wir können jetzt anfangen. So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, hallo zu Hause an den Endgeräten, an den Endverbrauchern, wie wir im Radio sagen. Empfängern. Hier ist die erste Folge unserer, eurer Tagesordnung, der Sendung der Satire-Redaktion. Hier bei der Wüstenwelle in Tübingen. Und unsere erste Sendung steht unter dem Motto Meuterei auf der Tagesordnung. Ja. Es ist eine Sendung, die wir ein wenig auf Sparflamme produzieren müssen. Ja. Oder wie sagst du immer gern? Mit wie war das? Mit Sparwitzen. Spartanisch war es. Spartanisch. Diese Sendung ist noch spartanischer als die folgenden Sendungen, denn wir haben das Equipment noch nicht so ganz. Das ist nicht in Schuss. Die Kondensatoren und Homogenisatoren stehen uns noch nicht vollzählig zur Verfügung und es sind uns einige Kontakte durchgebrannt in letzter Zeit. Wir haben da ja noch keine Jingles diesmal. Leider. Es ist aber absehbar, dass diese und alle weiteren Missstände in den nächsten Wochen behoben werden. Und es wird sich vieles ändern. Wir werden dann auch nicht mehr nur zu zweit die Sendung machen. Wir sind nämlich heute nur zu zweit. Der Kai. Und der Michael. Und sondern wir werden sehr viel mehr Leute sein nächstes Mal. Ja. Und aber diesmal halt zu zweit, ein bisschen sparsam. Wir hoffen, ihr habt trotzdem euren Spaß. Und ja, ich denke, damit können wir vielleicht auch schon zu unserem ersten Beitrag kommen. Mhm. Was haben das wir ist uns da? Aus Brakwede im Frühjahr eine Reportage zugesandt worden von den Herren Pierre Doktor und Rüdi Heikling. Aha. Das sind zwei agile, virile junge Leute. Und worüber die haben sich mit einer Bevölkerungsgruppe befasst, die verschwunden scheint. Ins Hintertreffen geraten. Es handelt sich um die Schmieds. Schmied, S-C-H-M-I-E-T, ja, wie und Theodor. Die beiden jungen Leute sind einer Sache auf die Spur gekommen. Wo diese Schmieds hin sind? Ich meine, ihr habt euch doch sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon oft gefragt, warum ihr niemanden kennt mit dem Namen Schmied, oder? Mir ging es häufig so. Mir auch. Und es war, als würde mir eine Binde von den Augen genommen. Auch mir. Wenn nicht sogar zwei. Vielleicht lassen wir dann einfach den Beitrag starten, ehe wir ins Verfängliche uns Quasseln geraten. Gut, geht's doch. Ja, los. Ich denke, wir können jetzt anfangen. Lost Schmied. Au Recherche du Nom Perdu. Da wollten wir neulich einen Blue Tarantino trinken gehen. Los, komm. Mit den Schmieds von nebenan und warteten den ganzen lieben langen Abend vergeblich auf sie. Ehrlich gesagt sind sie noch nie gekommen, waren auch nie zu Hause, wenn wir sie mit einem Kanister Jarmusch Royal unter dem Arm überraschen wollten. Wir wussten, wenn wir die Wahrheit sagen sollen, auch gar nicht, wo sie wohnten. Tja. Ratlosigkeit überzog unsere Visagen, wie eine zart opaleszierende Schicht Magic. Mauriskelke. Jetzt gilt's aber, Donnerwetter! Brüllten wir zum Äußersten entschlossen. Doch auch am Folgetag ließen die Schmieds sich im Even and Winonas nicht blicken. Wir, Nase voll, lasen das Örtliche und dann die gelben Seiten. Tja, Bei Wannenmacher angekommen, schraken wir auf. Die alte, transusige Tante Telekom scheint die Schmieds kaltschnäuzig zu ignorieren. Das gibt's doch nicht! Nein. Auf den Schock genehmigten wir uns erstmal einen kaltgepressten Kieslowski hinter die Binde. Und dachten angespitzt nach. Eigentlich, ist die Sache klar, sagte Pierre zwischen zwei Zwetschgenzweigen. Nämlich, hier in Brackwede, ja, gibt es die Schmieds eben nicht. Aha! Und? Lass uns in die großen Städte gehen. Vielleicht suchen sie dort ihr Glück. Sicher. Wir fackelten nur wenige Minuten. Auf nach Berlin! Oh, ja. In Berlin im Screaming Greenaway warteten wir drei geschlagene Wochen erfolglos auf die Schmieds. Dann hatten wir das Telefonbuch durch, tja, ließen ein Gestänge Wasser stehen und wankten nach Hamburg. Dort im Pasolini-Pier die gleiche Geschichte. Keine Spur von den Schmieds. Also, unweigerlich, Köln. Mit dem schönen Wochenende an der Bananenreiferei hinter Duisburg vorbei. Sie kennen das alle. Am vereinbarten Treffpunkt vor dem Domplatz schlugen wir uns 2,5 Wochen lang literweise Godard Grapefruit Flip um die Ohren, willst du noch einen? Ja. Bevor ein günstiger Westwind uns nach Frankfurt weitertrieb. Aber leider fanden die Schmieds sich auch in Truffauts Taverne alles andere als ein. Letzte Etappe, letzte Hoffnung, ist München, die Stadt an der Isar. Bei einem famosen Buñuel, wo dann? In der Cafeteria des Deutschen Museums, wurde uns klar, wir sind mit unserem Latein am Ende. Wir brauchen professionelle Hilfe. Ja, das ist richtig. Flugs gründeten wir ein Detektivbüro und erteilten uns unseren ersten Auftrag. Finden Sie raus, wo die Schmieds abgeblieben sind. Schmieds, S-C-H-M-I-E-T. Ja, ist eine unserer leichtesten Übungen. Wo die Schmieds abgeblieben sind, ja, die können ja wohl nicht vom Erdboden verschluckt sein. Nein. Sie haben Zeit bis übermorgen. Übermorgen. Billig waren wir nicht. Aber dafür versprachen wir einander Wertarbeit in die Hand. So, Wertarbeit. Wir warteten fieberhaft auf Ergebnisse. Goodbye and good night. May the bright stars watch over you and the good things of the day. Früher Sonntagmorgen. Gatzow Gründgens dampft in der Maschine. Rüdi hirnt an der Kürbiskernpresse. Du, Pierre, wähl doch mal das Einwohnermeldeamt an. Pierre reagiert sofort, routiniert. Wieso? Wegen der Schmiedsache. Kratzt sich Rüdi am Kopf und schnipst die Schuppen ins Kürbiskernglas. Pierre lässt den Homogenisator am Boden zerschellen und eilt an die Wählscheibe. Das Kreuz an die richtige Stelle. Und das Amt ist am Apparat. Hier Einwohnermeldeamt am Apparat. Wen darf ich melden? Schmied! Entfährt es Pierre aus allen Wolken. Ah, prima. Strahlt das Amt. Da haben wir noch gar keinen. Pierre hängt langsam ein. Fehlanzeige. Unterdessen hat Rüdi den Kürbiskernsaft im Erlenmeyer-Kolben am Sieden und gibt Cocamido Propibetain und PEG-7 Glyceryl-Kokoat und Polyquaternium 7 dazu. Murmelt leise. Jetzt das Grundbuchamt. Und raschelt vergnügt mit der Mische. Ihr Grundbuchamt! Grantelt das Grundbuchamt. Noch ehe Pierre den Hörer wieder aufgenommen hat. Pierre schnauzt mit seiner Geschäftsstimme. Nennen Sie mir einen Grund, warum im ganzen Land keine Schmieds aufzufinden sind. Schweigen durchflutet den Hörer. Dann, Sekunden später, plätschert emsiges Blättern. Da haben wir keinen Grund verzeichnet. Gibt das Grundbuchamt sachgemäß zu Protokoll. Doch dann, pianissimo. Wissen Sie was? Die Seite ist rausgerissen worden. Pierre bewahrt die Ruhe selbst. Welcher Grund stand auf der Rückseite? Der Grund dafür, dass nach Leni Riefenstahl noch kein Cocktail benannt wurde. Belfert das Grundbuchamt unerschrocken zurück. Beeindruckt lässt Pierre den Hörer fallen. Rüdi schält Mangroven. Der Fall ist schwerer, als er aussieht. Und in der Tat, das Telefon zerschmeißt's am Boden in 1000 Scherben. Das bringt Glück, kolportiert Rüdi trocken und schüttet Schalen und Scherben in den Erlenmeyer, bis es grunzt. Der wird gut, glaube ich. Gibt er zu bedenken, wird aber gleich wieder ernst. Ruf den BND in Pullach an, es eilt. Na gut. Pierre rennt raus zur Telefonzelle, zieht den Rentner hervor, der dort gerade spricht. Streckt ihn mit einem unbeherrschten Bube auf den Lippen auf das Straßenpflaster nieder und zählt ihn aus. Drei. Wer ist denn da? Brüllt der BND aus dem jetzt herrenlosen Hörer. Pierre greift zu. Ist auf Ihrer Behörde ein Herr oder eine Frau Schmied beschäftigt? Raunzt er ungehalten. Der BND stellt auf Durchzug. Das bestreite ich. Davon ist mir nichts bekannt. Pierre schlägt das Telefonhäuschen kurz und klein und trottet zurück ins Büro. Dort hat Rüdi die Büffelleber längst gewendet und verteilt die Schnipsel gerade auf dem Rand seines Glases. So, sagt er, jetzt fehlt nur noch die essigsaure Tonerde. Und nach einer kurzen Pause... Ruf doch jetzt beim Bundesgerichtshof an. Das ist unsere letzte Chance. Pierre dreht sich auf dem Umsatz ab, Verzeihung... auf dem Absatz umschlendert zu den Nachbarn rüber. Die Tür ist offen. Schönes Wetter, begrüßen Sie ihn. Er brummt nur und greift sofort nach der Muschel. Der Bundesgerichtshof ist unwirsch. Sie haben mich aus dem Schlaf gerissen, schnarrt er wie frisch aufgezogen. Aufgemerkt nun also, der Bundesgerichtshof tagt sonntags nicht. Das Freizeichen übernimmt. Aber es ist wichtig, mosert Pierre. Da bequemt sich der Bundesgerichtshof nochmals an den Apparat. Übrigens sind mir Ihre Schmieds immer mal wieder gänzlich unbekannt. Pierre legt in namenloser Wut den Hörer gar nicht erst auf, sondern gleich das ganze Haus in Schutt und Asche. Lediglich den Kühlschrank lässt er bewusst unversehrt, entnimmt ihm mit einem irren Blick des Triumphs ein Tübchen essigsaurer Tonerde und tritt den Heimweg an. Hinter mir verbrannte Erde, mulcht er den entgeisterten Nachbarn ins Gehör. Sie brüllen ihm vorwurfsintensiv nach. Elender Spoliant, Dreckerte! Getrübten Sinnes erreicht Pierre die Detektei und drückt Rüdi die Tube in die Hand. Du Ferkel! Motzt Rüdi und streicht die Tonerde am Glasrand ab. Immerhin ist der Malicious Murnau jetzt fertig. Schwacher Trost, faucht Pierre wie eine Katze, der man in den Schwanz getreten hat. Und nimmt den inzwischen erkälteten Götz of Grindkins aus der Maschine zu sich. Das war ja wohl alles nichts, bläst Rüdi Trübsal und bürstet die Überreste seines Trünks. Lass uns noch einen Abstecher zu Finskai ins Schlöndorf machen. Ja, gerne. Und uns hemmungslos bezechen. Oh ja. Have you heard about the big strong man? He lived in a caravan. Have you heard about the Jeffrey Johnson fight? Oh Lord, what a hell of a fight! Mittels etlicher Batida de Almodovar, Fassbinder Fellinis und Eisensteinhäger wird Finskai unsere Zungen lockern. Wir werden ihm unser ganzes Leid von A Anfang bis Z wie Zwischenergebnis klagen, eher abwinken. Da wird ja man gleich bei mich gekommen. Ja. Denn wo die Schmieds abgeblieben sind, das kann ich euch wohl sagen. Alle! Hoho! Die Teufel auch! Wird es uns wie von Sinnen entfahren? Die Sache verhält sich nämlich so. Wird Finskai erklären und weit ausholen. Aus den Schmieds, ne? Habe ich seit vielen Jahren schmackhafte Cocktails gezaubert. Leider sind sie mir inzwischen ausgegangen. Heute habe ich den letzten von ihnen vor einem mutwillig zerstörten Telefonhäuschen aufgefunden. Erschlagen. Eigentlich... Ich würde da mit einem verschmitzten Lächeln hinzufügen. Müssten sie jetzt eisgekühlt genug sein. Und er wird uns die ersten und letzten Lost Schmied unseres Lebens servieren. Bitteschön. Rüdi wird melancholisch in seinem Glas stochern und schließlich zu Pierre sagen: Du Arsch! Oh, the times they are a-changing. Das war also unser erster Beitrag in unserer ersten Sendung, in eurer ersten Tagesordnung. Die technische Qualität war noch nicht ganz so berauschend, aber... Ich denke, da werden unsere Hörer gerne drüber wegsehen. Wir haben ja auch vorher, wenn ich mich recht erinnere, angekündigt, ja, dass es nicht ganz optimal sein wird und ich... Spartanisch. Gehe schon davon nächstes aus, Mal wird es dann besser. Geht, ja. Jetzt ein bisschen Musik, oder? Ja, ich denke, wir können von einem bekannten Berliner Künstler, der einmal gesagt hat... Das Peinlichste am Schwabenlande, mal von der Landschaft abgesehen, sind sicherlich die Schwaben. Ein Lied spielen. Ja, ein Lied von seiner CD, Ein Kuss in der Irrtumstaverne. Aus den 80er Jahren von 1986, das ja. Stück Schleichbahn. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt was Unterhaltsames. Nämlich, frisch inspiriert haben wir uns hingesetzt und ein kleines Gedicht verfasst. Damit ihr euch besinnen könnt zu Hause an den Geräten und erfreuen. Und wir tragen das jetzt vor. Im Duett. Haha, passt auf. Wie Petrus einmal in eine unangenehme Situation geriet. Der Petrus tritt vors Himmelstor. Da steht ein großer Schrank davor. Nanu, denkt Petrus, bös verdrossen, ist heut der Eingang mir verschlossen? Doch seht, der Schrank hat eine Tür. Das find ich schick. Das lob ich mir. Die öffne ich. Wär doch gelacht. Worauf er es tatsächlich macht. Doch. Wie? Ruft Petrus schier von Sinnen. Es steht ein nackter Mann darinnen. Der räuspert sich und fragt verwegen. Hey, Petrus, willst dich zu mir legen? Dort ist der Himmel. Hier die Tür. Willst du hinein? Besorg es mir. Nee, also das war ja wohl gar nichts. Nein. Das macht ihr noch mal. Da geht ja noch mal drüber. Das höre ich nachher ganz anders. Das muss ganz, ganz, ganz anders aussehen. Nachher. Und besser. Hubertär, Scheißdreck, dieses Gedicht. Naja, gut. Also da gehen wir halt nochmal also die Kritiker ganz direkt zu Wort gemeldet. Wir werden dann also zunächst einen anderen Beitrag einspielen und das Gedicht so lange nochmal überarbeiten und dann am Schluss unserer Sendung das Gedicht in seiner Überarbeitung zur vollen Zufriedenheit dann Fassung nochmal zu Gehör bringen. Ja. Und Entschuldigung bitte. Verbildet und verschnarcht die Kulturecke auf eurer Tagesordnung. Ja, liebe ZuhörerInnen, hier ist wieder Verbildet und verschnarcht euer Kulturmagazin auf eurer Tagesordnung. Ja, Berlin, liebe ZuhörerInnen, Berlin ist nicht nur die künftige Hauptstadt unseres Vaterlandes, Berlin ist nicht nur Verhüllungsstandort Nummer 1, Berlin ist nicht nur... das Zentrum, in dem die Lebensfäden der Nation auf so angenehme Weise zusammenfließen. Nein, Berlin ist auch und vor allem Kulturstandort. In Berlin, liebe ZuhörerInnen, in Berlin kocht der Untergrund. In Berlin bilden sich spontan Projekte und zerfallen wieder. Und aus Berlin haben wir heute unsere drei Studiogäste eingeladen. Da ist zum einen vom Untergrundszeneorchester mit der Geige, in einem Wort geschrieben, also mit der Geige. Genau. Ein Musiker, er nennt sich Walburg, ist ein ehemaliger Punk- und Ex-Alkoholiker. Ich blase bei uns die Pauke. Ja, ja. Und dann haben wir vom Berliner Innensanatorium den Innensanator Friedhelm Schulz-Hektor. Was? Der uns gleich einiges zur Finanzlage der Szeneorchester in Berlin sagen wird. Das glaube ich kaum. Ja, wir kennen Herrn Schulz-Hektor ja bereits von früheren Radiogesprächen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, als dritten Studiogast in unserer Kulturrunde begrüßen wir heute Frau Anneliese Edeltraut-Dornhoff. Mit Fransen, bitte. Oh, ja, Entschuldigung. Begrüßen wir heute die Kulturtante Anneliese Edeltraut-Dornhoff mit Fransen, ebenfalls aus Berlin. Hören Sie? Ja. Kulturtante, ja? Das hat für mich irgendwo ein Stück weit was Abwertendes. Ah, ja. Kulturkritikerin ist mir lieber. Ja, natürlich, meinetwegen also die Kulturkritikerin Anneliese Edeltraut. Anneliese Edeltraut-Dornhoff mit Fransen aus Berlin. So ist's richtig. Sehr schön, gut, ja. So ist's richtig, ja? Schön verschnarcht. Ja, schön. Schön, also fangen wir an mit Walburg. Oh ja! Walburg. Ich bin es selbst. Ja, ihr hattet mit eurem Berliner Szeneorchester mit der Geige in der letzten Saison... Ich bin Ex-Alkoholiker, ja? In der letzten Saison... Natürlich, du bist Ex-Alkoholiker. Wie kam es denn dazu? Wo kommt das Ex her? Also, Ich habe jahrelang enorm viel Alkohol getrunken, ja? Und bin dann vom Trinken depressiv geworden, ne? Depressiv. Ja. Und irgendwann, ja, habe ich dann gemerkt, man kann auch ohne Alkohol, ja, schlecht das ist, sein. Das ist, also... Und seitdem... Also auch als Botschaft an unsere Hörerinnen. Um Gottes Willen. Ihr habt es gehört da draußen, an den Geräten. So. Walburg, ihr habt in der letzten Saison, ich sagte es eben schon ein wenig voreilig, ihr habt in der letzten Saison großen... Hunger? Hunger? Großen Erfolg gehabt mit eurer... Erfolg? Ihr habt Erfolg. Großen... Ja, ihr habt großen Erfolg gehabt mit eurer Tournee. Wir waren überall. Ihr wart überall, ja. Was habt ihr denn gespielt? Na, fang den Hut, Jungen, packen Mädchen, solche Sachen. Nein, also. Nein, du hast mich jetzt falsch verstanden, Walburg. Was war denn euer Repertoire? Ja, so Wasser eigentlich mit verschiedenen Wasser. Substanzen drin. Wasser? Ich meine... Ätherischen Ölen, Duftstoffen. Ich meine, was für Musikstücke habt ihr zur Aufführung gebracht? Ja, Mozart, Bach, Beethoven, ja. Händel, also doch Kegelmann. Das eher klassische Programm. Ja, ja, die Klassiker. Und nichts richtig Modernes. Ja. Ich habe gehört, eure Konzerte sind immer ein bisschen aufsehenerregend. So unkonventionelle Wege werden da gegangen. Hä? Ich sehe auch, wenn ich dich anschaue, jetzt... Du hast Spießchen am Ohr, was? Du hast dir die Haare gefärbt, oh, du hast die Ringe in der Unterhose. Was bitte? Das darf doch nicht wahr sein. Walburg. Ich seh's gerade selber. Wie sehen denn eure Ausführungen aus? Das sieht ja schrecklich aus. Unsere Ausführungen. Nun, ist ganz interessant. Das sind also so Seifenblasen, riesige Seifenblasen. Also ihr setzt auch in schillernden Farben, so ineinandergreifend, einander durchdringende Farben. Ist das choreografiert oder eher improvisiert? Bunt oder lila, fettig manchmal, was? Eher improvisiertes Geschehen auf der Bühne oder... Ja. Ah ja. Welche Rolle spielt denn die Musik in eurem Aufführungskonzept? Weiß nicht. Ja, gut. schön. Herr Schulz-Hektor. Ja? Wenn wir hier gerade Walburg vom Berliner Szeneorchester mit der Geige so sprechen hören, fragen wir uns... Ich habe überhaupt nicht zugehört. Herr Schulz-Hektor, wir hatten vereinbart, Herr Schulz-Hektor, dass wir kooperieren wollen heute. Was? Ausnahmsweise mal. Hören Sie, ich bin keine rein... Keine Fisimatenten. Ich weiß gar nicht, was ich Herr hier soll. Ich bin rein zufällig vorbeigekommen. Herr Schulz-Hektor, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich wollte mir draußen ein bisschen die Füße Wir vertreten. Haben Ihnen schon vor 6 Monaten eine Materialmappe zugenannt. Das stimmt. Zugesandt. Das die Fragen sind daran abgesprochen. Kann ich mich nicht Herr Schulz-Hektor, es ist mit Ihnen. Herr Schulz-Hektor, mit Ihnen ist keine Sendung zu machen. Ich bin auf diese Weise auch nicht bereit. Herr Schulz-Hektor, Sie haben Zuschüsse gestrichen. Massiv Zuschüsse gestrichen. Kann im sein. Haushalt. Kann sein? Das kann sein. Herr Schulz-Hektor, ich kann Ihnen das zeigen hier. Zeigen Sie mal. Sehen Sie, ich kann das unseren Hörerinnen hier zeigen. Das ist eine Fälschung. Das habe ich nicht unterschrieben. Das ist eine Fälschung. Frau Dönhoff. Haben Sie noch Sekt? Herr Schulz-Hektor. Ja? Ob Sie noch Sekt haben? Nehmen Sie sich da hinten, durch die Tür gleich links. Raus jetzt. Ja, bis gleich. Frau Franzhoff aus der Dose. Entschuldigen Sie. Frau Dönhoff mit Franz. Ich würde gern auf dem Platz von Herrn Schulz-Hektor sitzen. Was? Bitte? Sprich nichts. Warum? Ja, ich säße lieber dort. Ja. Ich halte es für besser. Bitte, bitte setzen Sie sich, Frau Donhöf mit Fransen. Was machen Sie denn da? Herr Schulz-Hector, bitte. Die Donhöf, die möchte sich... Dann setzen Sie sich doch auf einen anderen Stuhl, Herr Schulz-Hector. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Ungeheuerlichkeit. Können Sie sich vielleicht einigen, erwachsene Leute hier im Studio? Eine Zumutung. Endlich, Herr Schulz-Hector, nun haben Sie sich mal nicht so. Was ist denn da los? Frau Donhöf mit Fransen. Ich habe gleich die Flasche mitgebracht. Frau Donhöf. Ja? Sie sind Kulturtante für den Regierungsbezirk Berlin. Kulturkritikerin, bitte. Kultur. Sie sind Kulturkritikerin für den Regierungsbezirk Berlin. Sie sind Feuilletonistin. Wie bitte? Sie sind Feuilletonistin und Sie haben sich mehrfach geweigert... Feuilletonistin, ja. Ja, Sie haben sich mehrfach geweigert, öffentlich Stellung zu nehmen. Wie meinen Sie? Sie haben sich mehrfach öffentlich geweigert, Stellung zu nehmen zum Programm, zu den Aufführungen der Berliner Szeneorchester mit der Geige, ohne den Bass und sowohl die Trommel. Das sind... Frau Dönhoff, warum? Donhöf, das sind asoziale junge Leute, die von der Straße kommen. Eine Gefahr für die Gesellschaft. Frau Dönhoff! Die sind gewaltbereit. Frau Donhöf, wir haben gesellschaftliche Randgruppen. Frau Donhöf, wir sind glaube nicht, dass es wir sind ja ein freies Radio, Frau Donhöf. Wir können solche Äußerungen jetzt mal nicht akzeptieren. Diese Leute bringen keine Frau Donhöf, Kultur hervor. Frau Donhöf, bitte. Die liegen Frau Donhöf, gehen Sie doch bitte. Gehen Sie doch jetzt bitte hier. Nein, danke. Gehen Sie doch zum Alkoholiker. Gehen Sie doch zum Fernsehen. Dem Steuerzahler auf der Tasche. Sie sind hier fehl am Platz, Frau Donhöf. Willi, ja? Nimmst du die Donuts mal raus, bitte? Sofort, Pierre, ich bring sie weg. Ich wollte noch hinzufügen... Nein! Kommen Sie, Frau Donuts. Raus jetzt! Frau Donuts, mit Franz. Ja. Ich zeig Ihnen mal meine Briefmarken. Aber still jetzt! Bringen Sie vielleicht noch recht? Kommen Sie mal mit. Herr Schulz-Hector, vielleicht möchten Sie jetzt doch noch Stellung nehmen zu den, zu den Vorwürfen, die gegen Sie erhoben wurden. Was sagen Sie? Die Vorwürfe. Sie sind Bausenator... Vorwürfe gegen mich? Sie sind also ich sehe mich hier wiederholt auf das Übelste beschimpft. Sie sind Bausenator von Berliner Schulz-Hector. Sie haben den Bau eines neuen Opernhauses hintertrieben. Ich habe Sie nicht um dieses Interview ersucht. Sie haben den Bau eines neuen Opernhauses hintertrieben. Opernhauses? Herr Schulz-Hector! Ich sehe Sie. Sie haben sich in keiner Weise verändert. Ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Sendung. Ich akzeptiere das nicht, Herr Schulz-Hector. Es trifft mich auch unvorbereitet. Sie schneiden hier bei mir herein. Wir? Herr Schulz-Hector, trinken Sie weiter Ihren Sekt. Das brauche ich mir von Ihnen nicht sagen zu lassen. Walburg, vielleicht von dir ein letztes Wörtchen. Es ist ein paar Grüße würde ich gerne noch loswerden. Bitteschön. Mein Mikrofon gehört dir. Und zwar grüße ich die Anke und die Pranke, den Rolf und den Dolf und den Ralf und den Radler und den Alfi und den Stempel und den Diesel und den Teser und den Bommel und den Knoten und die Dörte und die Myrte und den Doris, und den Moritz und den Apfel und die Tatze und die Katze und die Bratze. Hallo! Bitte! Walburg! Und den Walburg, wir haben nicht mehr lange Sendezeit! Walburg! Es ist genug jetzt! Und den Didi und die Mein Bo! Die Insa und die anderen. Au! Au! Die Felina! Au! Hau ab! Arschloch! Und die Alice! Scheiß Punker! Liebe Zuhörer, Ihnen, Sie haben es. Herr Schulz-Hector, Sie sind ja. Sie sind ja auch noch da. Natürlich. Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, Ihnen. Es ist einiges Unvorhergesehenes vorgefallen hier. Wir hoffen, es hat Ihnen dennoch was gebracht, hier bei uns zuzuhören bei. Verbildet und verschnarcht. Wann fängt denn die Sendung an? Der Kulturecke auf eurer Tagesordnung. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war ja wohl nicht so toll. Ne? Kultur halt, das ist der übliche Scheiß. Mach mal aus. So, wir haben uns jetzt ein bisschen verspätet. Die Sendung ist schon zu lang. Ist uns peinlich. Darum deswegen können wir jetzt auch das Petrus-Gedicht in der richtigen Fassung leider nicht mehr abliefern. Das kommt aber nächstes Mal. Ich finde, ihr solltet gespannt sein. Ja, ich finde auch. Wir machen jetzt mal Schluss. Wir erinnern nochmal daran, dass diese Sendung unter dem Motto stand Meuterei auf der Tagesordnung. Ja, sehr richtig. Und ich denke, das Motto kam auch voll zum Tragen. Oder? Bis nächste Woche mal ein bisschen, weiß nicht. Drüber nachdenken. Wir melden uns dann wieder mit einer neuen Sendung, mit Jingles, mit mehr Leuten, mit mehr Musik. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch heute ein bisschen Spaß gemacht. Hoffst du das auch? Ich hoffe das auch, ja. Okay, dann tschüss, bis nächstes Mal. Ne? Ja, tschüss. Haltet die Ohren steif.